Ein Wunder an Präzision, die Ouvertüre zu Mozarts Zauberflöte, transkribiert für zwei Klaviere von Ferruccio Busoni, gespielt von Andreas Grau und Götz Schumacher. Das Grau-Schumacher-Piano-Duo spielte am 4. September im Rahmen des Musikfestes Berlin eine Matinee ausschließlich mit Werken von Ferruccio Busoni. Tonmeister dieser Übertragung im Deutschlandradio Kultur war Florian Schmidt, Toningenieur war Martin Eichberg, Tontechnik Susanne Bayer. Im Deutschlandradio Kultur übertragen wir insgesamt 10 Konzerte vom Musikfest Berlin, das nächste gleich morgen Abend mit den Berliner Philharmonikern live aus der Philharmonie. Am Pult John Adams, er dirigiert 2 eigene Werke, Laila Josefovic Violine ist die Solistin. Morgen Abend im Konzert um 20.03 Uhr. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Ruth Jarre. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Auf eine wahre Begebenheit, die der Autor und Regisseur Igor Bauer-Schima als Zeitungsnotiz vorfand, bezieht sich am Anfang sein Stück Norway Today. Es wurde im Jahr 2000 in Düsseldorf uraufgeführt, bei den Mülheimer Theatertagen ausgezeichnet und steht seither immer wieder auf den Spielplänen der Theater. Zwar sind die technischen Mittel, die die beiden jungen Leute einsetzen, heute weiterentwickelt, auch ist der Jargon, in dem sie miteinander sprechen, nicht mehr ganz modern. Aber der Stoff, heiter und kühl, in manchen Momenten anrührend, bleibt gültig und aktuell. Hören Sie Fritzi Habeland und André Szymanski in der Regie von Norbert Schäffer. Eine Hörspielproduktion von Deutschlandradio Berlin aus dem Jahr 2001. Norway Today. Hörspiel nach dem Bühnenstück von Igor Bauer-Schima. Chatroom. No way to die. Hallo, ich bin Julia. Dies sind meine ersten Worte an diesem Ort. Wenn meine Mitteilung deshalb womöglich unpassend ist, bitte ich um Entschuldigung. Meine Nachricht ist nämlich nur für Leute bestimmt, die sich umbringen wollen. Ich bitte deshalb diejenigen, welche nicht die Absicht haben, das Leben sein zu lassen, mir keine weitere Beachtung zu schenken und diesen Chatroom vielleicht kurz mal zu verlassen. Ich werde, und das ist keine plötzliche Entscheidung, bald Selbstmord begehen. Ich habe mir das lange überlegt. Mein Entschluss ist gefasst. Auch wenn sich das für einige vielleicht ein bisschen seltsam anhört, ich möchte es mit jemandem zusammentun. Deshalb hier meine Frage. Möchte jemand mit mir in den Tod gehen? Ihr braucht jetzt nichts zu sagen. Ich verstehe absolut, wenn sich hier keiner öffentlich dazu bekennen will, dass er die Schnauze voll hat von allem. Womöglich sitzt ihr neben eurem Lebensabschnittspartner und der findet es ganz okay, noch eine Weile die Ressourcen der Erde zu plündern und zu warten, bis ihn Krebs oder sonst eine Seuche von der Erdoberfläche kratzt. Aber ich will hier keine schlechte Stimmung machen. Smile. Ich meine, die meisten sind ja in irgendwelchen sinnstiftenden, lebenserhaltenden Hirnkonstrukten gefangen. Emotionale Bindungen, Verantwortungsgefühle, ja, Erfolgswahn, Vermehrungstrieb, Genusssucht und andere reaktionäre Bedürfnisse. Gut, aber ihr seid ja alle da, weil ihr das Leben sein lassen wollt, früher oder später. Ja, also wie gesagt, alle ernst gemeinten Antworten sind willkommen. Ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schicken und wir arrangieren das. Smile. Weil, Leute, das habt ihr vielleicht schon bemerkt, ich passe nicht unter die Menschen, auch nicht unter Lebensmüde. Es ist eine traurige Wahrheit, aber eine Wahrheit. Die Notwendigkeit, eine Rolle zu spielen und ein innerer Widerwillen dagegen, machen mir jede Gesellschaft lästig. Und froh kann ich nur in meiner eigenen Gesellschaft sein, weil ich da ganz wahr sein darf. Das darf man unter Menschen nicht und keiner ist es. Nehmt es mir also nicht übel. Ich tue jetzt einfach so, als wärt ihr nicht da. Also wenn niemand was sagen will jetzt, dann sage ich vielleicht was. Weil ich heiße August. Frag mich bitte nicht warum. Ich weiß es nicht, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe mir eigentlich nie vorstellen können, dass ich etwas mit dem Leben zu tun haben könnte. Ganz allgemein. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Aber das meiste, was abgeht im Leben, ist ja so schräg. Ist so schräg. Ich meine nicht lustig, ich meine nur schräg. Es gibt schon Momente, wenn ich alleine bin zum Beispiel und ich renne so vor mich hin und ich höre meinen Atem und die Schritte und das Blut pocht in den Ohren ziemlich laut. Aber ich renne ja auch nicht immer, geht ja nicht leider. Das Ziel ist, fast nicht da sein. Also nirgends sein, überall abwesend sein, das ist am Leben sein. So fast ohne meine Anwesenheit wäre es, noch eine Weile auszuhalten. Man sagt ja auch am Leben sein, also nah dran und nicht im Leben. Ich meine, wenn einer voll im Leben steht, dann kann ich Gift drauf nehmen, das ist irgendein fakes Arschgesicht. Aber das Ding ist, meistens steht alles still. Und ich stehe still und es ist kein Laut zu hören. Nur sein ungewisser Lärm. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, wie gesagt, keine Ahnung. Vielleicht bin ich krank. Aber das kann ich mir auch gar nicht anhören. Junge, du bist krank. Ich meine, wenn so eine ganz schräge Erscheinung auf dich zukommt, mit so einem ganz bescheuerten Lächeln und sagt, sie müssen gesund werden, dann werden sie sehen, da knack ich weg. Wer sind diese super angeschreckten Typen, die dir sagen können, was du denkst, was ist, ist nicht. Es ist, was wir denken, das ist. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, das nicht ist, was ich denke, das kann ich mir selber denken. Also in diesem Chatroom gibt's ab und zu einen, der sagt ein bisschen was dagegen an, umsonst. Aber die meisten User chillen ja immer draußen als Observer rum und beißen sich ab und zu in die Fersen, um sich einen Hauch von Lebendigkeit vorzuspielen. Es war höchste Zeit, dass sich jemand outet hier. Dass Julie sagt, ich gehe, finde ich gut. Danke. Ich sag das nicht einfach so. Klar. Ist ein Lebenszeichen. Okay. War das ironisch? Was? Lebenszeichen. Nein, ja, nein. Ich meine nur, dass hier nichts los wäre sonst. Ja, kann sein. Es ist ja nicht mal klar, wer überhaupt hier ist wirklich bei der Stille. Wenn plötzlich jemand sagt, jetzt gehe ich, da kann ich mir zumindest noch vorstellen, dass da eben noch wer war. Users come, users go. Ich bin ja noch da. Ja. Und du offenbar auch. Ja, ja. Du willst also sterben? Ich werde sterben, ja. Hab ich auch vor. Ja? Ja. Du meinst bald? Ja. Im Ernst? Wie? Ich meine wirklich. Wirklich? Die Verbindung abbrechen, meine ich. Die Verbindung? Zum Leben und so. Aus so einem Fake wie hier, da trete ich easy ab. Schon heute Abend, wenn's sein muss. Bist du krank oder so? Nein, doch, weiß nicht. Sag ich doch. Ich bin nicht krank. Ach so. Ja, naja. Ja, hör mal, ich will hier nicht ewig showchatten. Ich hab's, wie gesagt, eilig. Sag mal, wie siehst du denn aus? Wie sehe ich aus? Sag mal, wie du aussiehst. Wie Natalie Wood. Wie Natalie Wood vor dem Ertrinken. Wer ist Natalie Wood? Eine Schauspielerin. Sie ist ertrunken. Ach so. Beschreib mal, wie die aussah. Dunkle Haare. Das mag ich. 90% der Menschheit hat dunkle Haare. Ja? Ja, das mag ich. Die Wood vor dem Ertrinken, das ist ein psychischer Zustand. Sie war in, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin sicher, die sah gut aus vor dem Ertrinken. Ich stelle mir vor, die hat ein Scheißleben, so als Schauspielerin. Alles immer der totale Fake. Falsche Wände, falsche Böden, falsche Leute. Nichts echt. Und ständig sagt dir wer, was du zu tun hast. Das hält doch keiner aus. Da bleibt dir doch die Luft weg. Ich glaube, als die begriffen hat, dass die gleich ertrinkt, da hat die echt aufgeatmet, so als Schauspielerin. Ja. Ja. Ertrinken möchte ich aber nicht unbedingt. Nein, muss nicht sein. Wie willst du es denn machen? Zu zweit. Aber wie? Kann ich hier nicht sagen. Erst im Fall das. Hier sind bestimmt irgendwelche Gutmenschen, die nichts lieber tun, als irgendwen oder irgendwas zu retten. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es eine todsichere Sache ist. Einwegticket. Dann nehme ich mit. Wie alt bist du? Ist doch egal, nein? Ja. Eben. Also wie alt? 19. Vergiss es. Was denn? Ich will keine Anfänger mit reinziehen. Ich bin kein Anfänger. Hast du dich schon mal umgebracht? Ich meine, hast du schon versucht? Nein. Ja, klar. Und? Hat noch nicht geklappt. Also doch, Anfänger. Moment, du lebst ja auch noch. Ja. Ich hab's auch noch nicht versucht. Ich versuch's auch nicht, ich tu's. Leute, die es so ein wenig versuchen und auf Mitleid machen nachher, ist echt nichts für mich. Moment, ich habe ehrliche Versuche unternommen. Ich wollte mit dem Motorrad in einen Brückenpfeiler rasen zum Beispiel, damit's nach einem Unfall aussieht und sich keiner ein Gewissen macht. Und? Was war mit dem Pfeiler? Das war Theorie. Eine Variante. Ich habe keinen Führerschein. Das hier ist echt. Ja, ich weiß. Ich höre das raus bei dir. Was? Dass das echt ist hier. Echt? Echt. Hallo? Ja. Hast du ein Bild von dir? Ein Bild? Wie ein Bild? Ein Bild zum Anschauen. Ja. Zeig mal. Das bist du? Ja. Das habe ich befürchtet. Was? Dass du gut aussiehst. Wie? Der totale Schwarm. So ein Quatsch. Zeig mal eins von dir. Da. Sieht ganz okay aus. Danke. Ich möchte mit dir kommen. Moment. Ich habe eine Frage. Wenn du sie richtig beantwortest, überlege ich es mir. Ist das dein Ernst jetzt? Ich kenne dich doch nicht. Vielleicht bist du irgend so ein Perverser. Ja, Smile. Bist du so einer? Nein, Smile. Gut. Wenn ihr da draußen mitraten wollt, könnt ihr das natürlich tun. Also, bereit? Vernunft. Was ist das? Was? Ja. Ja? Das ist die Frage. Lass dir Zeit. Vernunft? Was ist Vernunft? Vernunft ist krank, das weiß ja jeder. Ist das alles? Weiß nicht. Weiß sonst einer was? Keine Ahnung. Ja, nein, Vernunft. Ja, ich weiß nicht. Ist für jeden was anderes. Also zum Beispiel finde ich es vernünftig, mich umzubringen und ein anderer nicht. Da war doch dieser Philosoph. Ja, der hat sich also nicht umgebracht zum Beispiel, aber der hat rausgefunden, dass wir Augen haben, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören. Wie hieß denn der nochmal? Also der sagt, dass sich die Vernunft auf diese Augen, die nicht sehen, und diese Ohren, die nicht hören, verlässt. Und deshalb sei Vernunft ein unvernünftiges Konzept, ist relativ weltberühmt. Der war ungefähr einer der Größten, keine Ahnung, der hieß irgendwie... Wenn du willst, nehme ich dich mit. Was ist? Ja. Ja, du machst mit? Wir tun's zusammen? Ja. Das habe ich nicht erwartet, so schnell. Das ist ein totaler Ernst, nur Bullshit. Klar. Bin ich jetzt glücklich oder sowas? Ich weiß nicht. Ich bin vermutlich gerade glücklich jetzt. Du musst mir jetzt was versprechen. Was denn? Du musst versprechen, dass du niemandem erzählst davon. Deinen Eltern nicht, deinen Freunden nicht, deiner Freundin nicht, niemandem. Wir gehen weg und wir sagen niemandem wohin. Bist du gläubig oder so? Nein, ja, weiß nicht. Egal, schwör's. Schwöre, dass du niemandem was sagst. Klar. Sag, ich schwöre, dass ich nichts sagen werde. Ich schwöre, dass ich nichts sagen werde. Auf dass ich ewig im Leben schmore, wenn ich den Mund nicht halten kann. Auf dass ich ewig im Leben schmore, wenn ich den Mund nicht halten kann. Lang lebe der Tod. Lang lebe der Tod. Amen. Amen. Wir brauchen ein Zelt. Ein Zelt. Und was zu essen. Essen. Bier. Soll ich belegte Brötchen machen? Und warme Kleider brauchen wir. Nachts ist minus, ich weiß nicht, sehr wenig jedenfalls. Wohin gehen wir denn? In den Schnee. Erfrieren? Track me down. Wenn du auf meine Homepage kommst, wartest du eine Weile, ob dir niemand gefolgt ist. Dann hole ich dich ab. Smile, Leute. Smile. Silence is sexy. Silence is sexy. So sexy. So silence. Fjord. Das rutscht. Ist schön hier. Findest du? Dieser Fluss. Das ist ein Fjord. Er ist riesig. Woher kommt all das Wasser? Das ist ein Fjord, das ist Meerwasser, das ist das Meer. Trotzdem. Ist was? Was? Was ist? Was soll sein? Du sagst nichts. Irgendwas ist. Nein. Ich sage, es ist schön hier und du sagst nichts. Irgendwas ist. Ach. Du kannst mir doch sagen, was ist. Es ist nichts. Hast du Angst oder so? Was? Ich weiß nicht, kann ja sein. Wo führt der hin, der Fjord? Führt er irgendwo hin? Kannst du nicht mal schweigen einfach? Warum? Weil du nichts sagst die ganze Zeit. Ich sag, es ist schön hier. Das ist nichts. Ach. Wie lange willst du denn schweigen? Ewig. Ich will ewig schweigen. Jetzt schon? Jetzt auch. Ewig? Ja. Ich glaube, dazu ist mir zu kalt. In der Kälte kannst du nicht ewig schweigen. Nicht lange jedenfalls. Du bist ein kleiner Witzbold eigentlich, was? Wie? Warst du eigentlich der Klassenclown früher, August der Komiker? Nein. Dann holst du das jetzt nach noch schnell. Du bist richtig unangenehm. Sag mal, warum wolltest du es eigentlich nicht alleine tun? Im Taxi hast du kein Wort gesagt und vorher auch nicht. Ich weiß nicht. Ich muss nicht immer reden. Verstehst du das oder verstehst du das nicht? Wenn du willst, können wir auch schweigen. Es gibt nichts Besseres, als mit jemandem zu schweigen. Außer alleine schweigen vielleicht. Ich meine, ich hätte mich auch alleine umgebracht, aber was du gesagt hast, dass du nicht unter die Menschen passt, dass du nur mit dir alleine du selbst sein kannst, das hat mir gefallen. Genauso geht's mir auch. Ich kann da fast nicht runterschauen. Dann schau nicht hin. Ich glaube immer, ich springe gleich runter an so einem Ort. Hast du das auch? Ja. Aber so hoch war ich noch nie. 600 Meter. Ich habe nachgeschaut im Netz. Die durchschnittliche Geschwindigkeit eines bekleideten Menschen in freiem Fall ist zwischen 190 und 205 Stundenkilometer. Das sind also ungefähr 55 Meter pro Sekunde. Das macht dann 600, also zusammen mit der Beschleunigungsphase sind es etwa 10 Sekunden Fallzeit. So ungefähr. Was machst du in den 10 Sekunden? Fallen. Ach. Und tot sein. Das ist alles? 10 Sekunden tot sein. Ja. Ich lasse mich einfach gehen. Und es gibt nichts mehr. Alles ist da, aber es gibt nichts mehr. Nichts, was mich irgendetwas angeht. Du hast alles abgegeben. Deine Trauer, deine Freude, dein Hass, deine Liebe, deinen miesen Charakter, die Verantwortung für dein Altpapier. Einfach alles. Es lässt dich völlig kalt. Unser Kontinent produziert 40 Millionen Tonnen Scheiße pro Jahr und es ist absolut nicht dein Problem. Jeder Gedanke ist überflüssig, jede Tat unmöglich. Du hast alles hinter dir. Du hast keine Verpflichtung, du brauchst nicht mal mehr zu atmen. Du bist absolut frei. Du bist Gott und Gott tut nichts. Du nimmst alles wahr für ein paar Sekunden, aber es gibt kein Zurück. Und dann bist du weg. Und dein Gedächtnis? Was machst du mit deinem Gedächtnis? Du kannst doch nicht einfach alles vergessen. Doch, du musst mit allem abschließen vorher. Abschließen? Ja, du musst dich auf den Moment konzentrieren. Den Moment, ja? Außer du willst sterben, ohne es zu merken. Aber ein Leben lang auf einen Moment hinleben und ihn dann verpassen, das ist so ziemlich das Blödeste, was ich mir vorstellen kann. Ich habe immer gehofft, dass ich den kurzen Moment von Leben nicht verpasse, wenn er sich mal einstellt. Das ist dasselbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich dachte erst beim Fallen würde ich nur eines denken. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Ich dachte, das wird mein letzter Gedanke. Aber bei 10 Sekunden fürchte ich, dass es nicht ausreichen wird. Und kurz vor dem Aufprall werde ich noch schnell irgendwas Unnötiges und Unpassendes denken, wie du denkst, das ist es, weil du es dir vorgenommen hast und dabei hatte dein Vater damals das Zitroneneis gekauft, als du 4 warst, bumm. Zitroneneis? Habe ich gerade erfunden. Dein Vater hat dir kein Zitroneneis gekauft. Doch, weiß nicht, doch, bestimmt. Ich werde bestimmt nicht 10 Sekunden das ist es denken, nie. Nicht mal die einmaligste und lebendigste Situation meines Lebens werde ich ohne Konzentrationsschwäche überstehen. Ich kann auf Dauer nichts ernst nehmen. Wenn du nichts ernst nimmst, musst du ständig lügen. Alle lügen, alles. Das Einzige, was Bestand hat, ist Langeweile. Die kann ich ernst nehmen. Ich kann keine Langeweile ausstehen. Ist aber ernst zu nehmen. Sie ist überall. Das ganze Universum langweilt sich zu Tode. Alles wird langsamer. Die DJs, die Musik, die Autos, die Planeten, die Elementarteilchen, alles chillt. Der totale Chill-Out. Eines Tages wird der Mond auf die Erde stürzen, habe ich mal gehört. Wegen der Gravitation. Weil die Erde saugt und der Mond seinen Schwung verliert. Mein Vater hat auch schon keinen Schwung mehr. Er dreht sich um meine Mutter. Alles saugt. Ich meine, 10 Sekunden fallen ist zu lang, damit sie sich nicht einstellt, die Langeweile. Hast du eine Freundin? Nein. Das wundert mich nicht. Im Ernst? Ich krieg Depression, wenn ich dir länger zuhöre. Bist du denn nicht depressiv sowieso? Nein. Nein? Nein. Was bist du denn? Normal, ich bin glücklich. Du spielst mir da jetzt was vor, oder? Nein. Das verstehe ich nicht. Ich neige zum Glücklichsein. Ja schon, das ist normal. Sag ich doch. Ich meine, die Neigung ist normal, aber nicht für Selbstmörder. Die neigen sich doch eher über Abgründe und so. Ja. Das verstehe ich nicht. Depressiv sein lohnt nicht. Es ist dumm, es bremst und es ist nicht lustig. Es bringt überhaupt rein gar nichts. Auch einem Selbstmörder bringt es überhaupt nichts. Depressive Selbstmörder sind Waschlappen. Aber warum bringst du dich dann um? Bist du völlig blöd, oder was? Was denn? Was löcherst du mich hier so? Ich hab dir doch gesagt, dass ich bedient bin. Ich bin bedient. Ich hab gehabt. Ich bin satt. Es reicht. Ich fang nicht nochmal von vorne an. Du musst ja nicht gleich so schreien. Du weckst vielleicht noch irgendwelche Tiere aus dem Winterschlaf. Gibt's überhaupt Bären? Ja. Scheiße. Du hast mir immer noch nicht gesagt, warum du es nicht alleine tun wolltest. Weil im Aufwand-Nutzen-Vergleich rechnet sich's nicht. Es muss sich lohnen. Ich will, dass sich mein Leben erfüllt, richtig bis zum Ende. Alleine leben ist pathetisch, alleine sterben auch. Ich will nicht jämmerlich in einer Ecke verkommen. Und dann, ich würde das vielleicht nie tun alleine. Wie meinst du das lohnen? Ich will was haben davon. Ich will wissen, wie einer ist, der gleich stirbt. Ich habe im Fernsehen gesehen, wie sie Leute erschießen, in Zeitlupe und so. Aber Fernsehen ist fake. Und in Zeitlupe siehst du nicht mehr. Du siehst bloß mehr, dass du nichts siehst. Du willst sehen, wie einer stirbt? Ja. Also wie ich sterbe? Ja. Und du bist doch völlig durchgeknallt. Ach. Nimmst du Drogen oder sowas? Du durchquerst halb Europa, um hier mit mir rumzustehen. Und dir geht's gut, ja? Schau dich doch an. Findest du dich normal? Ich weiß wenigstens, was ich tue. Weißt du, was du tust? Wo du bist? Warum du bist, wo du bist? Keine Ahnung. Du bist am Rand des Abgrundes. Du bist am anderen Ende deines nicht gelebten Lebens angekommen, Junge. Vielleicht bin ich ja gar nicht hier, um mich umzubringen, Mädchen. Was ist, wenn ich dir sage, dass ich es nicht tun werde? Einfach, weil ich es nie tun wollte, weil ich bloß aus Neugier gekommen bin. Du hast Angst. Du bist völlig bescheuert. Was mache ich hier? Du machst schlapp. Wir sind erst gerade angekommen. Das ist kein Picknick. Ich bezahle dir nicht deinen Flug und du machst schlapp. Ich mach nicht schlapp, ich kenne dich nicht. Das ist egal, wir wollen dasselbe. Wir wollen uns hier umbringen, das zählt doch. Ich trau dir nicht, ich glaub dir nichts. Ich verstehe dich nicht, du bist nicht mal depressiv, verdammt. Warum willst du dich umbringen? Ich weiß nicht, du sprichst nicht mit mir, jedenfalls nicht ehrlich. Wenn ich etwas falsch klinge gerade, dann weil ich mich dazu zwinge zu reden, damit du bei Laune bleibst, das ist was ist. Moment, du wolltest jemanden mitnehmen. Du wolltest nicht alleine hierher kommen. Du wolltest sehen, wie einer aussieht im Angesicht des Todes. Und da hast du, so sieht einer aus, der sterben wird. Der redet eben scheiße. Er redet scheiße? Ja. Das auch, vielleicht. Heulst du jetzt los, oder was? Nein. Du flennst. Nein. Er flennt, Leute. Was für Leute? Ist so ein Ausdruck, er flennt, Leute. Ich schaue mich nur um, verdammt. Ich flenne nicht. Ich schaue nur auf den verdammten Fluss, auf das Wasser und das Eis. Und flennst. Na und? Du hast aber behauptet, dass du nicht flennst. Weil scheiße, ich behaupte hier, was ich will. Ich bin ja niemandem Rechenschaft schuldig. Ich kann hier reden, was ich will. Wenn ich schon abtreten soll hier, dann kann ich mich auch benehmen, wie ich will. Ich kann ja die Sau rauslassen, wie ich will. Und alles sagen, was ich noch nie gesagt habe, scheiße. Das hast du schon gesagt. Ich lach mich tot, echt. Warte mal, du hast gesagt, wenn ich schon abtreten soll. Ja und? Das klingt merkwürdig. Ja? Ja, als ob du es nicht mehr wolltest. Was? Abtreten. Ich will gar nichts mehr. Moment mal, abtreten, das musst du wollen. Ja, scheiß drauf. Ich will auch nicht mehr wissen, was ich will, dann will ich's eben. War nur so ein Gefühl. Ich will auch kein Gefühl. Wir haben eine Abmachung. Ja, ich weiß. Und wenn einer nicht mehr will? Ja, ich weiß. Na also. Komm mal her. Wozu? Dir das anschauen. Ich will nicht sehen gerade. Hast du Angst? Nein. Dann komm her. Ich komm nicht her, es rutscht. Dort, wo du bist, rutscht es. Ist eine Mutprobe. Ich brauche keine Mutprobe jetzt. Ich kann nicht runterschauen, wenn mich keiner hält, verdammt. Da geht's sehr weit runter und ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich da runterschaue. Ich dachte, du warst schon mal da mit deinen Eltern. Da war ich noch klein. Und da hast du nicht runtergeschaut? Doch, aber der Vater hat mich gehalten. Der ist jetzt nicht da. Nein, der ist jetzt nicht da. Was ist? Kommst du? Aber kein Scheiß, okay? Du brauchst ja nicht runterschauen. Halt mich fest an den Füßen. Kant. Kant heißt er. Wer? Der Philosoph. Welcher Philosoph? Der mit den Augen und den Ohren. Der gesagt hat, dass sie nichts taugen. Du lenkst ab. Silence is sexy. Silence is sexy. So sexy. So sexy. Silence is not sexy at all. L'amusement. Was ist? Was siehst du? Kante. Wie sieht's aus? Schau doch selber. Kannst du nicht was sagen? Ich sehe den Arsch von Neuseeland. Was meinst du, was ich sehe? Ich sehe nichts. Einen verdammten bodenlosen Abgrund sehe ich. Und ganz unten? Was ist da? Da unten ist dunkel. Weiß nicht, vermutlich die Hölle oder so. Du meinst, du siehst den Boden nicht? Nein. Etwas weiter unten schaut was raus. Da müssen wir drüber weg. Da schaut was raus? Ja. Wie weit raus? Ein ganzes Stück. Da müssen wir drüber weg. Und wenn wir da aufschlagen, das reicht nicht? Weiß nicht, nein. Und du siehst den Boden nicht? Schau doch selbst. Ich kann da nicht runterschauen. Los, wir stehen auf. Los, mach schon. Nein, Moment. Ich kann nicht aufstehen. Ich fall gleich runter hier. Das ist die Idee. Los. Warte, das lass mich. Los, komm, ich will das jetzt hinter mich bringen. Ich will jetzt da runter, los. Nein. Los. Ich wollte... Drüber schlafen, lass ja? mich. Lass das. Feigling. Lass das, du lässt mich jetzt los. Nein. Lass los, verdammt, wir fallen runter. Ja. Das war nicht so abgemacht. Das war so abgemacht. Wenn ich da runterfalle, hängst du. Ich spring hier nach, du Depp. Wenn du nicht aufhörst. Was? Ich bring dich um, verdammt. Super. Ich komme nicht hoch. Hilf mir. Du bist voll krank. Ich hätte da runterfallen können. Ja und, war doch lustig. Hilf mir hoch. Warte mal. Ich habe ein Lied für dich dabei. Hilf mir verdammt, es tut mir leid. Moment, kommt gleich. Ist eine Scheibe von meinem Bruder. Hilf mir hoch, du Freak. Shh. Warte. Wie geht das Ding los? Wenn du mir nicht hochhilfst, falle ich runter. Warte, das Lied geht etwas so. Du wolltest mich umbringen. Du hast einen Knall, hast du. Du wolltest mich da runterfallen sehen. Ich wollte... Fick dich. Fick dich selber. Fuck you, echt. Was du nicht sagst. Du wolltest mich verdammt umbringen da. Zum Totlachen. Ich krieg bestimmt Pickel von so einem Schock. Pickel? Du denkst an Pickel gerade? Ja. Er denkt an Pickel. Zu wem sprichst du? Wir sollten das Zelt aufbauen. Es wird dunkel bald. Eine halbe Stunde noch, dann ist wieder dunkel hier. Ist immer dunkel hier im Winter. Da war eben was am Himmel. Was? Nacht. Da war so ein Licht am Himmel. Wo denn? Überall, das war richtig hell, ganz kurz. Ein Licht? Ja. Überall? Ja. Eine Art Erleuchtung. Ja, ich weiß nicht. Und? Es war unheimlich. Was hat es dir gesagt, das Licht? Da. Da ist es wieder. Es ist riesig. Ein Polarlicht. Das ist ein Polarlicht. Die Kamera. Moment. Ich hab's. Ein Polarlicht. Hast du das schon mal gesehen, sowas? Nein, nie. Du bist doch hier aufgewachsen in der Nähe. Du kriegst ja alle 50 Jahre mal ein Polarlicht zu sehen, also nie eigentlich. Es ist weg. Sag was. Wie groß ist dein Polarlicht? Lass das. Ich meine, wie groß ist es? Die halbe Welt kann den Mond sehen gleichzeitig. Und wenn das Polarlicht so groß ist, wie es aussieht, dann müsste es doch auch die halbe Welt sehen oder etwas weniger. Aber doch ziemlich viele Leute, nein? Du bist süß. Zeig mal. Zeig mal, ob was drauf ist. Vielleicht kann man so ein Licht gar nicht filmen. Gesehen sowas? Nein, nie. Da ist es. So klein wirkt es irgendwie nicht. Das ist trotzdem nicht dasselbe Video. Sieht aus wie eine Störung, irgendwie außerirdisch. Ich sehe ja völlig blöd aus, völlig fake. Ich war unmöglich zu dir. Was? Es tut mir leid, ich war unmöglich zu dir heute. Du darfst nicht glauben, was ich sage, besonders wenn ich kurz davor bin, mich umzubringen. In so einem Moment ist niemand ehrlich. Nein? Nein. Ich mag dich. Du hast aber weiche Lippen. Weißt du, du kannst mir vertrauen. Ich mag dich auch. Sag das nochmal. Was? Was du eben gesagt hast, sag das nochmal. Ich kann das nicht nochmal sagen. Oder wenn du irgendwie sonst eine Idee hast, was zu tun, dann tu's. Weil es macht Spaß, was zu tun. Es macht viel mehr Spaß, als wenn du es nicht tust. Denken ist out. Denken kannst du, wenn du Zeit hast. Und wir haben keine Zeit. Abgemacht? Abgemacht. Ich meine, Zeit haben wir später noch ewig zum Denken. Ja? Ja. Wenn das, was in uns denkt, der Geist ist und der Geist ist ewig, wie alle behaupten, dann haben wir logischerweise ewig Zeit zum Denken. Aber nur sehr wenig Zeit, um was zu tun im Vergleich. Also, wenn du mich um was bittest, tue ich's auch. Ich mag dich, weißt du? Ja, ich mag dich auch. Was hast du gerade gesagt? Weiß nicht. Haben wir was abgemacht gerade eben? Ja. Und was hast du gesagt eben? Los, sag schon. Ich habe keine Lust auf Befehl, was zu sagen. Gut, dann sag was anderes. Was Neues, schnell. Wir üben das jetzt hier. Komm, locker bleiben. Denken ist out. Sag irgendwas. Emotion, los. Vertrau deinem Instinkt. Wenn du nicht in 3 Sekunden was Emotionales gesagt hast, spring ich. 1, 2, 3. Heil Hitler! Bist du blöd, oder was? Was denn? Das war ja super blöd jetzt hier gerade. Das kam eben so aus mir raus. Du hast mich gestresst. Das war eben echt daneben jetzt. Ist ja super peinlich. Ja, das hört ja niemand hier. Du hast gesagt, egal was. Aber nicht sowas. Warum hast du eigentlich eine Kamera mitgenommen? Einfach so eben. Weil ich wollte, damit was bleibt. Jetzt ist sie da und jetzt ist sie da. Ich möchte mit dir schlafen. Warum sagst du das? Weil du sagst, ich soll sagen, was ich will. Hast du einen Gummi? Nein. Er hat keinen Gummi. Ja, wozu denn? Mama, er hat kein Gummi und will mit mir schlafen. Darf er das? Nein, nein, nein. Nein, ich lass mir kein Kind machen. Ich spring nachher gleich da runter. Keine Angst. Was denn? Nichts. Ist das ein Problem irgendwie? Wie? Dass ich Witze mache. Nein. Ja. Dann gehe ich jetzt mal ins Zelt und mach mich frisch. Silence is sexy. Silence is sexy. So sexy. As sexy as death. Du zitterst. Mir ist kalt. Zelt. So wie du zitterst, wird das nichts. Wir müssen atmen. Atmest du? Hast du einen Angebeteten? Einen Angebeteten? Einen Freund. Du bist süß. Frag was anderes. Was ist? Hast du einen? Frag mich lieber, wie ich's mag. Wie magst du's denn? Im Handstand auf einem Pferd. Und wie mag er's? Du bist aber nicht eifersüchtig oder so? Nein. Weil da hört bei mir gleich alles auf. Das ist das Letzte. Was ich als Letztes bräuchte, ist in einem Zelt am Rande einer Klippe sitzen und mir eine Eifersuchtsszene anhören. Du atmest zu flach. So wird das nie wahr mir. Was ist? Wie? Was ist? Du zitterst immer noch. Es ist kalt. Komm her. Du zitterst. Du auch. Halt mich fest. Glaubst du, das Ende der Welt kommt in der Nacht? Nee, im Morgengrauen. Du kennst den Film also doch? Welchen Film? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Nein. Da gibt's eine Szene kurz vor dem Ende. Da fragt Plato, also der heißt so, der ist viel jünger als die beiden anderen. Und er fragt den Typen, der wird von James Dean gespielt, den fragt er, ob das Ende der Welt in der Nacht kommt. Ja und? Und James Dean sagt, nein, im Morgengrauen. Ist ein Genie, der Typ. Das stand so im Drehbuch. Sag ich doch. Welcher Typ? Der Typ, der das Buch geschrieben hat. Du hast den Film gesehen? Ja. Und du weißt auch, wer Natalie Wood ist? Ja. Du hast nur so getan, als wüsstest du es nicht? Ja. Und ich hab dir das geglaubt. Vielleicht hast du auch nur so getan. Kann sein. Kann sein. Ja, sag mal, aber dass wir das jetzt so durchziehen mit nackt rummachen und so, das hast du dir aber auch nicht so vorgestellt. Vorgestellt schon. Ja, aber tun müssen wir es nicht, oder? Nee, nicht unbedingt. Wir könnten es uns auch nur etwas genauer vorstellen. Ja, das könnten wir. Also, ich würde dir jetzt eigentlich als Nächstes vermutlich unter die Jacke wollen. Und ich würde meine Hand dahin tun. Du würdest also ziemlich rangehen gleich? Ja. Das würde mich ziemlich irritieren. Irritieren? Ja, oder wie sagt man? Weiß nicht, sag ich nie sowas. Erregen. Ja, wenn ich meine Hand dahin tue? Ja, schon. Ich würde also vermutlich mit der Hand, mit der ich mich nicht aufstütze, mit der würde ich deine Haare berühren und dann deinen Hals. Ich würde dann mit meiner Hand so hin und her machen vermutlich. Und dann würde ich schon versuchen, mit der Hand so in Richtung Büstenhalter weiterzukommen, ohne dass es auffällt, groß. Wie denn? Naja, so an der Seite entlang. Da würde dann mein Handgelenk vermutlich deine Brust streifen beim Runterfahren. Ja, vermutlich. Ich würde vermutlich in dem Moment von deinem Oberschenkel ablassen und dir mit der Hand ans Gesicht fassen, um dich zu streicheln. Das würde mich vermutlich ermutigen. Ich würde dann etwas um deine Hüfte herum mit der Hand und dich am Rücken berühren. Da würde ich dich dann am Hals küssen. Und ich würde nichts sagen, die ganze Zeit. Aber zittern würde ich. Ja, ich auch. Ich wäre total aufgeregt, weil jetzt tun wir es dann gleich. Ich würde riechen, wie du riechst. Und dann müsste ich dich wieder anschauen. Und ich würde denken, dass du verdammt gut ausschaust. Nein, Moment, das denke ich. Das würde ich denken. Ich würde denken, was macht die mit mir in diesem Zelt? Diese Superkatze. Sie ist so schön und irgendwie auch sonst klasse. Und ich bin doch nur ich. Die ist merkwürdig, dass die mit mir rummacht. Vielleicht ist sie verrückt. Also ich wäre plötzlich ganz nah dran, allen Respekt zu verlieren. Das ist irgendein abgefahrener Irrtum. Da ist irgendein Haken. Eine Verwechslung. Sie glaubt, ich sei nicht ich, was ich aber bin. Das darf ich dir nicht sagen, sonst geht mir die Nummer noch flöten. Ja. Und ich würde dich also küssen. Ganz lange und kunstvoll und würde mir sagen, die hat weiche Lippen. Und ich würde hoffen, dass der Kuss nicht vorbeigeht. Und alles, was ich bisher war, würde anfangen, mir zu bröckeln und zu zerfallen. Und es gäbe immer mehr Platz für dich in mir. Und ich würde dich nicht reinlassen wollen. Noch nicht. Weil ich mich schäme für die Unordnung, die in mir ist. Aber der Kuss würde immer länger dauern. Und ich würde eigentlich teilweise schon nicht mehr wissen, wer ich bin. Sozusagen. So fest würde ich rummachen mit der Zunge, dass ich einen Moment lang glaube, dass es gut ist, dass es vorbei ist und dass wir überleben werden. Weißt du? Alles überleben. Dass das Sterben aufgehört hat und dass wir an einem Ort sind, der uns gehört. Zu Hause, unter der Decke. Und dass es möglich ist, zu Hause zu sein. Ich würde dich lieben. Du meinst ficken. Wir würden uns das Hirn aus dem Schädel ficken. Nein, ich würde dich lieben. Du meinst irgendwie langweilig ficken. Nein. Du meinst, du wärst verliebt dann? Ja. Mit allem drum und dran? Du würdest mir Koseworte sagen? Ja. Wie würdest du mich nennen? Frosch. Frosch. Ja, weiß nicht, nee. Katze vermutlich. Katze, ja. Du hast es mit Tieren, ja. Oder Baby eben. Klar, oder Babys. Was denn? Ich bin glücklich. Ich auch. Morgen werden wir sterben. Ja. Ich bin so glücklich. Ich auch. Silence is sexy. Silence is sexy. So sexy. So sexy. Just your silence is not sexy at all. Just your silence is not sexy at all. Your silence is not sexy at all. Los, bring es zu Ende. Du zuerst. Abgrund. Warte, bist du schon auf Aufnahme? Ja. Nee, warte. Mach das nochmal weg. Okay. Hallo Mutter. Hallo Vater. Scheiße, das war nichts. Mach nochmal weg. Okay. Bereit? Hallo Mutter, hallo Vater. Hallo Oma, hallo Rune. Wie ihr seht, bin ich hier an diesem Ort, wo... Was denn? Willst du das bereit mit drauf haben? Natürlich nicht. Dann nochmal. Du fängst erst an, nachdem ich okay sage, okay? Okay. Hallo Mutter, hallo Vater, hallo Oma, hallo Rune. Ja, wie ihr seht, bin ich hier an diesem Ort, wo wir mal zusammen waren, als ich noch klein war. Und du, Vater, hast mich da an den Füßen gehalten, damit ich runterschauen konnte in den Abgrund, weil du Angst hattest, dass ich runterfalle. Was denn? Mach mal aus. Was denn? Nichts, ich... Warte, zeig mal, wie sieht das aus? Das Ganze? Nein, nur der Schluss. Und du, Vater, hast mich da an den Füßen gehalten, damit ich runterschauen konnte in den Abgrund. Ist irgendwie scheiße. Weil du Angst hattest, dass ich runterfalle. Ich weiß nicht, ich fand den Take ganz gut. Ist doch völlig pathetisch, nein? Weiß nicht, ist ja was Besonderes hier. Mach mal weiter, wir können ja noch eine zweite Version machen. Was denn? Okay. Kannst du da weitermachen nach Runterfalle? Das Ganze? Ja, nein, warte. Okay. Ich sag okay. Okay. Okay. Ich bin heute hier, weil ich das nachholen will. Ich werde heute da runterspringen. Das heißt, ich bin eigentlich tot schon. In diesem Moment, wo ich das zu euch sage, bin ich tot. Also, ist eine irre Vorstellung, das könnt ihr mir glauben. Aber das wisst ihr ja bereits, weil ihr sonst dieses Video... Also, Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich mach mal aus, ja? Nein, warum? Ich dachte mit dem Lachen. Das war vielleicht gut gerade, irgendwie tröstlich vielleicht. Das sind vielleicht gerade so Momente. Das war ein wenig irr vielleicht, nein? Irr? Ein wenig. Macht nichts, mach dann mal weiter. Da musst du aber noch ein wenig lachen jetzt, wegen der Continuity. Was für eine Continuity? Die Fortsetzung. Das ist doch ein Schnitt. Ja, aber nach diesem Schnitt kommt doch die Fortsetzung, also geht's da weiter, wo wir aufgehört haben. Nein, es geht ein wenig weiter. Deshalb lache ich jetzt nicht mehr. Du darfst nicht unterbrechen, okay? Nur ich darf unterbrechen, okay? Okay. Okay. Kamera läuft. Stell das Ding ab. Was denn? Das war doch super gerade, diese Stille. Du solltest mehr Pausen machen, die kommen super. Nach okay kommt nicht Kamera läuft. Nach okay komme ich. Hab ich was gesagt? Ja, du hast gesagt, Kamera läuft. Aber das sehen ja alle, dass sie läuft. Sonst würden sie dich nicht sagen hören, Kamera läuft. Das sei doch nicht so pingelig. Ich bring mich hier nicht alle Tage um, verdammt. Ich will, dass das gut kommt. Okay. Okay. Wir unterbrechen kurz für eine Werbung. Shop, sell, drop, motherfuckers. Ja, und da sind wir wieder live mit dabei, wie sich zwei junge, unschuldige, mittelständische Menschen europäischer Bauart eigenmächtig aus dem ihnen anvertrauten Leben werfen. Okay. Komm los. Okay. Was denn? Ich habe okay gesagt, also sollte jetzt die Kamera laufen. Die läuft doch schon. Die läuft schon. Was? Also, ich möchte nicht, dass es so aussieht, als ob ich nicht weiß, was ich tue. Das weiß ich sehr wohl. Ich habe auch jemanden dabei, der das bezeugen kann. Der da hinter der Kamera, das ist August. Und er ist mein bester Freund. Ich liebe ihn. Ganz fest. Dreh die Kamera um, zeig dich mal. Ja, Rune. Das, ja, das ist August. Du denkst jetzt sicher typisch Verlierer. Aber es ist ein großer Erfolg, Verlierer sein zu können. Denk mal drüber nach. Und August ist ein super Verlierer. Lach nicht. Und ich liebe ihn dafür. Ich möchte nicht, dass ihm was zustößt. Deshalb werden wir zusammen springen. Wir werden uns an den Händen halten und wir werden uns nicht loslassen, bis wir unten sind. Warte mal. Was? Ich weiß nicht. Wäre es nicht besser, wir halten uns da gegenseitig raus? Wie? Naja, ich weiß nicht, der Rune, ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, ob ich dem was hinterlassen will. Von wegen Verlierer und so. Das ist doch nur so zwischen mir und ihm. Wir können ja getrennte Kassetten machen. Ich meine, ich habe ja eigentlich nichts damit zu tun, dass du dich umbringst. Also inhaltlich gesehen. Ich will das jetzt mal fertig sagen hier. Gut, aber dann machst du noch eine Version ohne mich, okay? Wenn du willst, also okay. Wo war ich? Wir werden uns nicht loslassen, bis wir unten sind. Ja, eben also. Okay. Ja, das war immer schon mein Traum, müsst ihr wissen. Ich wollte immer schon mit meinen Lieben sterben, gleichzeitig, damit ich das nicht erleben muss, wenn einer geht. Dass einer von uns vor den anderen stirbt, das habe ich mir nie vorstellen können. Ja, jetzt gehe ich schon mal vor. Das tut mir leid. Es ist nämlich so, als du, Papa, als du mich damals gehalten hast an den Füßen, das war ein gutes Gefühl. Ich habe von euch immer ein gutes Gefühl gekriegt, wenn ich es gebraucht habe. Ihr wart so gute Eltern, das gibt's gar nicht. Weil ihr habt mich eigentlich immer an den Füßen gehalten. Ihr, meine Freunde und meine Kollegen. Ich konnte in alle Abgründe der Welt schauen und ich brauchte mich nicht zu fürchten, weil ihr da wart. Und dafür danke ich euch, weil ich hatte ein wunderbares Leben, dank euch allen. Ich habe alles gesehen. Ich habe die ganze Welt in mich hineingefressen. Ich habe alles, was ich wollte, alles habe ich immer gekriegt. Ich war überall und den Rest habe ich in Filmen gesehen. Ich war auf Feuerland bei den Eingeborenen und habe die Sonne aufgehen sehen. Ich habe Big Macs gegessen und bei Prada eingekauft und umgekehrt. Ich wurde geliebt, ich war begehrt, ich kann segeln und Golf spielen. Ich war 1A in Informatik, ich habe PC-Spiele entwickelt, Geld gemacht. Ich habe alles getan, was Spaß macht. Ich habe ein Tattoo. Da. Ich habe alle Rauschmittel der Welt getestet, ohne kaputt zu gehen. Und mit Jungs rumgemacht. Mit Brad Pitt habe ich eine Nacht verbracht. Das hat zwar nicht besonders Spaß gemacht, aber interessant war es, aus soziologischer Sicht. Das war damals, als du mich alleine nach New York hast fliegen lassen, Rune. Der Junge war im selben Flieger, tut mir leid. Ich hatte die große Liebe mit dir, Rune. Und ich liebe dich immer noch. Auch wenn du ein Gewinner geworden bist. Pass auf dich auf. Ja, jedem seine Zeit. Mein Leben, also meine Vergangenheit, die besteht hauptsächlich aus einer Zukunft, aus der nichts geworden ist. Ich habe ganz lange nicht verstanden, dass es nur einen Weg gibt, um alles zu haben. nach nichts zu verlangen. Und ich glaube, ich habe jetzt keinen Hunger mehr. Ich habe gehabt. Und mich verlangt nach nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Jedenfalls, keiner von euch kann mir nichts geben. Das kann mir keiner geben, außer ich. Ja, eine Sache will ich noch. Ich will einen schönen Tod. Und ich wollte euch allen auf Wiedersehen sagen. Und euch ganz festhalten und trösten und sagen, dass alles gut wird. Und weil ich euch doch, weil es euch doch, weil ich, weil... Mach das mal aus da. Das war nicht schlecht. Ich verstehe dich jedenfalls viel besser jetzt. Dass du dich umbringen willst und alles, verstehe ich im Ernst. Es war scheiße. Mach du. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, so kurz. Ich bin bereit. Hallo, ihr Lieben. Da bin ich nochmal. Ich wollte immer ein Teil sein von irgendwas, vom Leben, von einer Geschichte, aber gleichzeitig... Ach, scheiße. Entschuldigt. Ja. Seit ich denken kann, gibt es nichts, was ich hätte verursachen wollen, ja? Also ich habe nie das Bedürfnis verspürt, für irgendwas auf dieser Welt die Ursache gewesen zu sein. Ja, vielleicht gibt es irgendein Wort, das ich gern gesagt hätte, aber im Moment sehe ich nicht welches. Doch, Feigling. Ich bin ein Feigling, vermutlich. Mein einziger Mut bestand bis heute darin, dass ich mich nicht umgebracht habe. Ich habe immer in der Angst gelebt, vom Unglück überrascht zu werden. Das hat mir meine Zeit ziemlich vergiftet, ja. Deshalb komme ich heute meinem Schicksal zuvor und stürze mich darunter, ins Unglück, bevor es mich trifft. Ja, also, macht euch nichts draus, gell? Ist vielleicht ein Glück das Unglück? Ach ja, und vergesst nicht, den Fisch zu füttern, ja? Tschüss. Du hast einen Fisch? Ja. Ich wollte ihn eigentlich mitnehmen, aber dann dachte ich wegen dem Flieger. Und dann, es ist ein Salzwasserfisch. Das da unten ist Salzwasser. Im Ernst? Das ist ein Fjord. Ja, scheiße dann. Hoffentlich füttern die den. Zeig mal her, ich will mal sehen, wie das ausschaut. Du musst dir vorstellen, du bist meine Eltern und schaust dir das an. Dass alles gut wird und weil ich euch doch, weil es euch doch, weil ich, weil... Mach das mal aus da. Hallo ihr Lieben, da bin ich nochmal. Ich also... Irgendwie nicht. Klingt irgendwie super fake. Das kann ich nicht machen. Es ist einfach nicht möglich, hier sowas liegen zu lassen, sowas Fakes. Da müssen wir nochmal drüber. Ich stehe da wie hypnotisiert. Mann, ich rede ja nur. Ich weiß nicht. Naja, das auch, aber ich sehe auch noch so aus dazu. Ja, das ist normal. Wie? Naja, so gleich nach dem Aufstehen. Es ist einfach zu depressiv. Ich sehe aus wie irgendein Sektenanhänger. Das möchte ich vermeiden. Dass die meinen, ich war nicht bei Sinnen oder so. Sag mal, das ist doch Quatsch mit dem Feigling. Naja. Warum erzählst du sowas? Um die zu trösten. Ich dachte, wenn ein Feigling sich umlegt, dann hat das was Tröstliches. Willst du denen denn nicht die Wahrheit sagen? Anstatt irgendwas zu faken? Ich meine... Das wäre doch jetzt der Moment. Außerdem möchte ich nicht mit einem Feigling gesprungen sein. Ja, das war scheiße. Hallo Leute, ich hab genug. Das versteht ihr nicht. Deshalb quassel ich jetzt nicht lange rum. Tschüss. Das hatte was. So in der Kürze. Nochmal. Hallo Mutter. Vater, zu dir komme ich später noch. Nein, das ist kein Anfang. Warte. Warte, lass laufen. Liebe Mutti, lieber Papa. Ich bin hier mit August. August ist mein neuer Freund. Wir lieben uns. Fuck. Echt fuck. Ich schaff's nicht. Komm, mach du mal. Ja, warte. Also, okay? Hallo. Es tut mir leid, dass ich euch das angetan habe, aber ich habe nicht wirklich an euch gedacht bei dem Ganzen. Ihr wart mir in dem Moment, der jetzt gleich kommen wird, vollkommen egal. Das ist die Wahrheit. Nee, warte nochmal, okay? Hallo. Ihr habt keine Ahnung, wie es ist, ich zu sein. Ich sag euch, es ist scheiße. Ich krieg nicht mal ein richtiges Abschiedswort hingebogen hier. Es ist zum Verzweifeln und deshalb gehe ich jetzt. Tschüss. Aber nicht im Ernst, das. Ist doch wahr wenigstens. Ich weiß nicht. Moment, jetzt hab ich's. Okay. Liebe Mutter, lieber Vater, lieber Bruder, lieber Rest der Welt. Alles in allem, kühler Wogen, es ist unmöglich, nicht den Verstand zu verlieren. Bis bald. Ich weiß nicht. Wir sollten vielleicht einfach die Kamera da hinlegen, uns da hinstellen, kurz was sagen und dann gehen. Ja. Gib mir deine Hand. Ich liebe euch. Ich auch. Das ist pathetisch. Irgendwie, ja. Außerdem ist das ganze Zeug von vorher noch drauf. Ja. Lass mich nochmal versuchen. Okay? Okay. Wenn der Tod etwas Furchtbares ist, und es ist er, vielleicht, wie kommt es, dass wir nach einiger Zeit jeden unserer Freunde für glücklich erachten, der aufgehört hat zu leben. Ich lebe seit Jahren unter mir und bin unglücklich. Aber heute bin ich glücklich. Vielleicht liegt das wahre Glück nur in der Erkenntnis, sich selbst nicht mehr zu brauchen. Amen. Das war genial. Scheiße. Du bist ein Poet. Woher nimmst du sowas? War geklaut. Ist doch egal, nein? Ich weiß nicht. Das können wir so stehen lassen. Du meinst, das war's? Ja, nein? Nein, das war geklaut. Das zählt nicht. Ich will was Eigenes sagen. Okay. Aber du musst so tun wie eben, so nachdenklich. Das kommt super. Das war total glaubwürdig. Glaub's mir. Du meinst, ich muss was faken? Sieht so aus. Damit es glaubwürdig ist. So sieht's aus von hier aus. Echt? Sag ich doch. Das war fake. Ich hab total gefaked. Na und? Fake muss offenbar nicht immer fake sein. Fake kann total echt sein manchmal. Fake kann echt sein? Ja, fake ist nur, was nichts ist. Das ist fake. Das sagst du. Das sag ich. Fake ist nur, was nichts ist? Ja. Aber nichts ist doch ganz nichts. Ja. Also ist nichts fake? Ja. Also wäre das alles ernst zu nehmen hier. Plötzlich. So sieht's aus. Ich habe Angst. Weswegen denn? Wegen der Zukunft. Welche Zukunft? Meine Zukunft. Ich weiß nicht, meine Zukunft hat mir bisher nie Angst gemacht, weil ich wusste, ich kann mich umbringen jederzeit. Verstehst du? Aber jetzt? Aber jetzt? Ja, ich bin mir plötzlich nicht mehr sicher, dass ich mich noch umbringen kann. Verstehst du? Los. Okay. Hallo, Leute. Ich bin hier in Norwegen heute. Ich habe euch gesagt, dass ich zu Mats wohnen gehe übers Wochenende, aber das war gelogen. Ihr hättet mich nicht gehen lassen, also habe ich euch voll was vorgelogen. Julie hier hat mir den Flug bezahlt. Ja, und es hat sich gelohnt. Ich meine, wir springen jetzt gleich hier runter. Ich meine, das ist, warum wir hier sind, um zu gehen. Aber es hat sich auch sonst echt gelohnt, weil die kurze Zeit, die war richtig gut. Ich meine, ich habe mich hier richtig lebendig gefühlt eigentlich. Also eigentlich zum ersten Mal vielleicht. Gestern Nacht haben wir ein Nordlicht gesehen. Wir haben es gefilmt, ihr könnt es euch anschauen. Es war ein wunderschönes, riesiges Licht. Es hat fast den ganzen Himmel bedeckt. Und ich habe an euch gedacht, auch warum ihr dieses Licht nicht sehen könnt zu Hause, weil es doch so groß ist. Ja, das Ding ist, auf dem Video sieht es viel kleiner aus und dunkler. Sieht irgendwie aus wie durch einen Nebel durch. Man muss das echt erlebt haben. Ich kann euch das nur empfehlen. Juli hier hat auch noch nie eins gesehen. Wir standen da wie die Irren. Ja, das solltet ihr mal sehen. Aber es soll sehr selten sein, sagt Julie, ja. Und Julie ist dein Freund. Julie, ich wollte euch eigentlich sagen, warum ich das tue, was ich gleich tun werde, aber ehrlich gesagt, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Weißt du's? Nee. Ja dann? Just your silence is not sexy at all. Your silence is not sexy at all.